auch die Spannung fühlst. Die Projektion aus reinem Licht, der Glanz der Schöpfung strahlt in mein Gesicht. Und ich spür warmes Licht. Warmes Licht. Warmes Licht. Der Glanz der Schöpfung strahlt.